Ich verfügte mich so schnell ich konnte zurück zu den Mortons. Ich lief, als sei der Teufel hinter mir her. Lindy sah ganz erschrocken drein, als ich angestürzt kam. Jimmy! Wo ist Jimmy? Was ist denn los, Steve? Sie sollen mir sagen, wo Jimmy ist. Im Wohnzimmer. Hallo, Steve. Hallo, Jimmy. Sieh dir das Zimmer an. Diese Lindy ist eine Zauberin. Ja, ja. Delia hätten wir uns schon längst vom Hals schaffen sollen. Sag das bitte nicht. Warum? Delia wurde vergangene Nacht ermordet. Nein. Und ich war dabei, als sie starb. Und wo warst du, Jimmy? Was soll denn das heißen? Sie hat deinen Namen erwähnt. Und auch das Messer. Die Polizei wird gleich hier sein, Sie wissen es. Und Sie haben das Messer gefunden. Die ganze Stadt weiß es, Jimmy. Da braut sich was zusammen. Ich habe nichts dazu zu sagen. So leicht wirst du nicht davonkommen. Eine Frage wirst du beantworten müssen, Jimmy. Und zwar? Bist du der nette Mann? Und welche Antwort erwartet man darauf?